Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian und heute spreche ich über ein Thema, das seit Jahren immer wieder heiß diskutiert wird. Frauenfeindlichkeit im Deutschrap und die Frage, wo Kunstfreiheit endet. Deutschrap ist derzeit an der Spitze der Charts in Deutschland. Immer wieder gibt es Beispiele, die Debatten ausgelöst haben. Wir besprechen nun einige Beispiele, die sehr stark polarisiert sind und bei denen Diskussionsbedarf herrscht. Bushido nennt Frauen in dem Song Berlin direkt Huren und Schlampe und sagt, Frauen seien Nutten oder Opfer. In Electric Ghetto droht er sinngemäß, wenn die Schlampe nicht gehorcht, fliegt sie raus. Bushido ist bekannt dafür, öfter mal über die Stränge zu schlagen. Seine Texte sind oft geprägt von stumpfen und primitiven Beleidigungen. Dies ist zwar einerseits ein Markenzeichen von Bushido, jedoch überschritt er mit seinen Texten immer mehr die Linie zwischen Kunstfreiheit und stumpfen Hass bzw. stumpfer Beleidigung des Frauenbildes. In dem Song Monte Carlo von Moneyboy ist folgende Line zu hören. Eine Bitch muss für mich bügeln und so, oder ich verprügel die Hoe. Hierzu muss auch noch erwähnt werden, dass als Adlib das Wort Real Rap eingesungen wurde. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass dies kein Imponieren sein sollte, sondern der Wahrheit entspricht, umgangssprachlich auch Real Talk genannt. Kollega und Farid Bang sind eine der bekanntesten Deutschrapper. Im Lied Sturmmaske auf, welches 2017 erschienen ist, wurde folgende kontroverse Textzeile eingebaut. Caroline Kebekus macht auch paar Witze, doch wer die Nutte fickt, ist zu faul zum Wichsen. Hier wird nicht nur auf eine stumpfe Beleidigung zurückgegriffen, sondern es bezieht sich explizit auf eine außenstehende Person, die sich dem Ganzen wehrlos ergeben muss. Im Deutschrap ist es üblich, dass sich gegenseitig gedisst wird oder beleidigt wird. Außenstehende werden eher selten reingezogen. Frauenfeindlichkeit beginnt oft subtil, wenn Frauen auf ihre Körper reduziert werden, wenn männliche Dominanz normalisiert wird oder wenn Gewalt beschönigt dargestellt wird. Ein Beispiel dafür ist Haftbefehl. Er arbeitet häufig ironisch, aber auch dort tauchen Rollenbilder auf, in denen Frauen untergeordnet sind. Haftbefehl rappt in Chabos Wissen, wer der Babo ist, seine Frau solle kochen. In Rücken an der Wand brüllt er, ich hänge im Interconti ab mit drei Biatch, ich habe eine Türkin, zwei Latinas, drei Schlampen, drei Vaginas. Das sind klare Machtbilder. Männer bestimmen, Frauen fügen sich und werden unterdrückt. Kunstfreiheit schützt Provokation, aber gesellschaftliche Verantwortung bleibt. Gerade bekannte Künstler beeinflussen Millionen HörerInnen. Wenn Gewalt oder Abwertung normalisiert wird, wirkt das in die Realität zurück. Beim Echo 2018 wurde über die KZ-Zeile diskutiert, die von Kollegen und Farid Bang aus dem Lied 0815 stammt. Nicht über die seit Jahren normalisierten Beschimpfungen von Frauen. Bei Jesus wird's noch extremer, weil seine realen Gewaltakte die Kunstfigur bestätigen, da er bereits mehrmals wegen Körperverletzung bestraft wurde. Gleichzeitig gibt es Gegenbewegungen. KünstlerInnen wie Shirin David, Ebo oder Soki stellen Frauenperspektiven in den Mittelpunkt. Rapper wie Fatoni oder Romano brechen toxische Männlichkeitsbilder auf. Deutschrap entwickelt sich, wenn wir hinschauen und diskutieren. Die große Frage bleibt aber, was ist okay und was nicht? Ist alles als Satire oder Ironie aufzufassen? Oder besteht hier Handlungsbedarf? Frauenfeindlichkeit im Deutschrap und Kunstfreiheit ist komplex, da sie die Grenzen zwischen künstlerischem Ausdruck und gesellschaftlicher Verantwortung auslotet. Ein Fazit ist, dass es keinen einfachen Konsens gibt. Einerseits dient Kunst der Provokation und der Auseinandersetzung mit Realitäten, andererseits gibt es eine gesellschaftliche Pflicht, Hass und Diskriminierung nicht zu verharmlosen, was bei der Betrachtung sexistischer Texte zu beachten ist. Die Grenze wird dort gezogen, wo KünstlerInnen Hass, Gewalt oder Diskriminierung gegen Frauen und andere Gruppen verherrlichen oder fördern. Das war's auch schon mit der heutigen Folge meines Podcasts und womöglich habe ich dem ein oder anderen von euch etwas zu denken gegeben. Lyrics nicht blindlings mitzusingen, sondern auch näher hinzuhören und zu hinterfragen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.